Es war einmal eine kleine Fliege, die in einem Scheißhaus rumschwebt, in einem Haus mitten im grünen Wald und vor dem Fenster von dem Scheißhaus eine Mailbox, obendrauf ein Vogelnest. Die Fliege lebte Tag ein, Tag aus auf diesem Scheißhaus. Dann auf einmal, nach langer Zeit, ging die Tür auf. Es strahlte ein helles Licht vom Himmel herab. Die Fliege dachte sich, was ist das? Sonnenschein in nur einer Sekunde voll aufgeblendet? Die Fliege dachte sich auch, ich merke die Sonne gar nicht. Die Fliege fliegte also los und fliegte der Sonne entgegen. Es handelte sich hierbei um die Deckenlampe. Eine Sparbirne war eingedreht, die so gut wie keine Wärme abstrahlt. Nach einer Stunde hat die Fliege es endlich begriffen, als der Sohn hereinkam und schreite: Mama, raus hier, ich muss kacken! Die Mutter seufzte und sagte: Du solltest mal ordentliches Deutsch benutzen, und knallte die Tür zu. Der Sohn schließte noch die Tür ab und setzte sich aufs Klobecken. Die Fliege fliegte herum, summ, summ, summ, und kroch am Rücken des Sohnes herum. Der Sohn reckte sich, nahm ein Handtuch oder eine Zeitung und schlug sich und kratzte sich damit am Rücken. Die Fliege hat nicht locker gelassen und setzte sich immer wieder auf den Rücken. Denn diese Fliege hat gleich den Namen Scheißhausfliege. Auf einmal kam ein komisches Geräusch und der Sohn hat gefurzt. Nebenbei trug er noch stinkende Socken und die Fliege fiel aus allen Socken. Die Fliege wurde bewusstlos. Da kam noch ein Furz. Die Fliege wurde wach und sah das Klopapier. Sie rettete sich aufs Klopapier und langsam fand sie diesen Duft echt gut. Die Fliege flog ins Klobecken und suchte die Quelle. Da kam draußen ein komisches Geräusch, denn der Postbote hat eine Mail gebracht. Und das Vogelnest, das war immer noch da. Und in dem Vogelnest ein toter Vogel und viele Fliegen. Die Fliege hörte das Summ-Summ und schrie: Kommt rein, kommt rein! Und auf einmal waren es weitere 14 Fliegen auf dem Scheißhaus und flogen alle in das Klobecken hinein. Der Sohn war immer noch drauf, als er wieder furzte, und alle Fliegen gingen drauf. Da waren sie, 15 tote Scheißhausfliegen in dem Toilettenbecken. Als Andenken dieser Scheißhausfliege ist die Mailbox draußen vor der Tür nun euch gewidmet. Das Vogelnest wurde entfernt und auf dem Mailbox steht eine kleine Statue in Form einer kleinen Toilette. Und in dieser Toilette liegen 15 tote Fliegen mit einem Schild aufgeschrieben: Es war einmal eine kleine Fliege auf dem Scheißhaus.